Warum bist du so ein Wichser? Zum Wichser, zum Wichser. Bin ausgestochen im Wichser, zum Wichser sah ich nie. Warum bist du so ein Wichser? Zum Wichser, zum Wichser. Bin ausgestochen im Wichser, zum Wichser sah ich nie. Warum bist du so ein Wichser? Zum Wichser, zum Wichser, Wichser, Wichser, Wichser, Wichser, Wichser. Der Wichser, Wichser, Wichser. Der Wichser, Wichser, Wichser, Wichser. Der Wichser, Wichser, Wichser, Wichser, Wichser in den Wichser. Du Wichser. Warum bist du so ein Wichser? Wichser, Wichser, Wichser, Wichser, Wichser, Wichser, Wichser, Wichser.